Joe und Baby auf Tisch, letzte Therme. Ohne dich und ohne eine Spur von Hoffnung, yeah. Haha, ganz allein in meinem allzu breiten Bett. Ich bin kalt wie mein alter Kühlschrank, solche Nächte machen mich gefühlskrank. Tausend Pfeifen helfen da nicht übern Berg. Immer gut dabei, um dabei zu sein, bis ich was merk. Letzte Därme, ohne dich und ohne eine Spur von Hoffnung, yeah. Haha, ganz allein in meinem allzu breiten Bett. Ich bin kalt wie mein alter Kühlschrank, solche Nächte machen mich gefühlskrank. Tausend Pfeifen helfen da nicht übern Berg. Immer gut dabei, um dabei zu sein, bis ich was merk. Bin zu Hause, 20:18 Uhr, die Tagesschau ist aus. Noch nicht weggehen, der Regen hält mich im Haus. Ein, zwei Krimis und ein Conti, das ist das, was mir noch bleibt. Ich tu ihn mir rein, denn ich bin kein Sponti, in der Röhre erscheint die Zeit. Ich schmeiß die Pulle in den Kasten, denn jetzt bin ich wieder so weit, total breit. Letzte Därme, ohne dich und ohne eine Spur von Hoffnung, yeah. Haha, ganz allein in meinem allzu breiten Bett. Ich bin kalt wie mein alter Kühlschrank, solche Nächte machen mich gefühlskrank. Tausend Pfeifen helfen da nicht übern Berg. Immer gut dabei, um dabei zu sein, bis ich was merk.